Wenn Jesus noch auf sich warten lässt und unser Herz aufhört zu schlagen, dann bedeutet das für uns keinen Tod, sondern nur einen Übergang von unserem Körper in eine andere Dimension. Wenn Jesus dann schließlich wiederkommt, bekommen wir auch einen neuen Körper. Der Tod liegt nicht mehr vor uns. Das Gericht liegt nicht mehr vor uns. Es liegt hinter uns. Wir sind bereits den Schritt vom Gericht, vom Tod, ins Leben gegangen. Ein Gläubiger wird nie mehr dem Gericht ausgeliefert sein. Wenn Sie also eine Predigt hören oder ein Buch lesen, das Ihnen das Gefühl vermittelt, als stünde das Gericht für Sie noch bevor, dann kommt das nicht von Gott. Aber was ist mit dem Richterstuhl des Christus? Das ist eines der Themen, die am häufigsten falsch gelehrt und falsch verstanden werden. Ich werde dieser Frage wohl mal wieder eine Predigt widmen müssen. Der Richterstuhl des Christus, oder im Griechischen der Bema-Sitz des Christus, ist der Platz, vor dem wir als Gläubige alle vor dem Herrn stehen werden. Beim Bema-Sitz des Christus wird entschieden, wie viel Lohn wir erhalten. Dort wird entschieden, ob unsere Werke, nicht das Was, sondern das Warum, entweder auf Holz, Heu und Stroh gebaut sind oder auf Gold, Silber und Edelsteinen. Je nachdem, warum wir etwas getan haben, werden wir vom Herrn belohnt. Und das bestimmt, welche Aufgabe wir in Ewigkeit bekommen. Es geht um Lohn, hören Sie? Sie dürfen also beruhigt sein. Der Bema-Sitz ist ein freudiger Ort für Gläubige, kein Ort des Gerichts. Ich sagte, es ist kein Ort des Gerichts. Und der Richter, der sogenannte Richter, vor dem sich so viele Christen fürchten, ist in Wirklichkeit unsere Gerechtigkeit. Ist Ihnen schon mal eingefallen, dass wir erst vor dem Herrn stehen werden, nachdem er wiedergekommen ist und wir unsere verherrlichten Körper bekommen haben? Wir werden alle vor ihm in unseren verherrlichten Körpern stehen. Es ist also kein Gericht, das über Himmel und Hölle entscheidet. Das ist bereits geklärt. Die Frage ist nur, was wir für Gott getan haben. Es geht um unsere Werke, unseren Dienst. Ob er auf Gold, Silber und Edelsteinen gebaut ist. Ich bin versucht, das jetzt weiter auszuführen. Aber ich sollte bei unserem Thema bleiben, okay? Hier will ich nur betonen, dass wir nie ins Gericht kommen. Wir sind vom Tod ins Leben übergegangen. Zurück zu Matthäus 20. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn. Jesus erzählt das als Antwort auf die Frage, wir haben viel aufgegeben, was ist unser Lohn? Er sagte, ihr werdet hundertfach entlohnt. Doch dann will er sie auch noch lehren, wie sie dieses hundertfache empfangen können. Deshalb erzählt er dieses Gleichnis. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Er machte sich früh auf, vor 9 Uhr. Er ging früh am Morgen zum Marktplatz, um Tagelöhner für seinen Weinberg anzuheuern. Der Landbesitzer ist natürlich Jesus, weil das ein Gleichnis über das Himmelreich ist. Es ist vergleichbar mit einem Landbesitzer, der hinausgeht, um Arbeiter für seinen Weinberg anzustellen. Dann steht hier weiter, nachdem sie übereingekommen waren, sagen sie, übereingekommen. Sagen Sie es nochmal. Nochmal. Was bedeutet das? Dass beide Parteien miteinander verhandelt haben und sich auf einen bestimmten Preis geeinigt haben. Das ganze Prinzip des Kapitalismus basiert auf dem Tauschhandel. Wir kommen zu einer Übereinkunft. Ich zahle Ihnen so und so viel. Ich arbeite für Sie und Sie bezahlen mir das und das. Das können wir gut verstehen. Jesus spricht hier unsere Sprache und die Sprache der damaligen Menschen. Es gibt ein Übereinkommen. Er machte sich früh auf und sah einige Tagelöhner, denen er sagte, arbeitet für mich. Sie fragten, wie viel zahlst du uns? Ich zahle euch einen Denar für einen Tag. Selbst heute noch wird die Währungseinheit in vielen Ländern des Mittleren Ostens Denar genannt. Aber damals war ein Denar der normale Lohn für einen ganzen Arbeitstag. Es war der volle Tagelohn. Der Landbesitzer und die Arbeiter trafen also dieses Übereinkommen. Sagen Sie noch einmal, Übereinkommen. Er schickte sie zum Weinberg. Dann ging er nochmal um die dritte Stunde. Nebenbei gesagt, diese Bezeichnung, die dritte Stunde, die sechste Stunde, die neunte Stunde. Jesus wurde zur dritten Stunde gekreuzigt und starb zur neunten Stunde. Damals wurde der Tag anders aufgeteilt als heute, sodass die dritte Stunde etwa 9 Uhr morgens entspricht. Jesus starb zur neunten Stunde, was ungefähr 15 Uhr ist. Also die dritte Stunde ist 9 Uhr. Um 9 Uhr morgens geht er nochmal und sieht weitere Tagelöhner. Das heißt, er muss schon vor 9 die erste Gruppe angeheuert haben. Jetzt ging er zurück zum Markt und sah andere untätig herumstehen. Ihnen sagte er, geht auch ihr in den Weinberg. Und was recht ist, will ich euch geben. Gibt es hier eine konkrete Übereinkunft? Nein. Sie mussten sich auf sein Wort verlassen. Was recht ist, will ich euch geben. Arbeitet für mich. Ich werde euch angemessen entlohnen. Es wurde kein konkreter Lohn ausgehandelt, richtig? Und darauf ließen sie sich ein. Wiederum ging er aus um die 6., das heißt um 12 Uhr mittags, und um die 9. Stunde um 15 Uhr und tat dasselbe. Er ging also erneut und heuerte weitere Arbeiter an. Was heißt, tat dasselbe, dass es wieder keine konkrete Lohnabmachung gab, sondern nur, was recht ist, will ich euch geben. Dann lesen wir weiter. Als er aber um die 11. Stunde ausging, die 11. Stunde, der jüdische Tag endete um 18 Uhr. Das war die 12. Stunde. Die 11. Stunde war also wie viel Uhr? 17 Uhr. Wir haben einige sehr intelligente Menschen in unserer Kirche. 17 Uhr, sehr gut. Um 18 Uhr fing dann der neue Tag an. Wenn die Juden zum Beispiel den Sabbat feiern. Der Sabbat ist welcher Wochentag? Samstag, richtig? Aber der Sabbat fängt schon Freitagabend um 18 Uhr an und er endet am Samstag um 18 Uhr. Für Juden fängt der Sonntag um 18 Uhr am Samstag an. Der Montag fängt um 18 Uhr am Sonntag an. Gottes Wege sind immer abends und morgens. Als Gott in 1. Mose 1 die Welt erschafft, sehen wir diesen Refrain. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Gott fängt mit dem Abend an und endet mit dem Morgen. Wir fangen mit dem Morgen an. Wir sagen Morgen und Abend, oder? Weil wir pessimistischer sind. Wir denken immer, ja, jetzt ist es noch hell. Aber der Abend kommt. So hell wird es nicht bleiben. Am Morgen ist es hell, aber dann wird es immer dunkler. Jetzt bist du noch glücklich, aber warte nur. Ich weiß, du bist frisch verheiratet, aber warte nur. Jetzt klingt das alles ganz toll, aber warte nur. Wir denken immer, auf den hellen Morgen folgt später der dunkle Abend. Gott sieht das andersherum. Ihr könnt euch auf einen hellen Morgen freuen. Wenn wir es so sehen, dass alles auf die Nacht zuläuft, wird alles immer dunkler. Direkt vor dem Morgengrauen ist es immer am dunkelsten. Gott sieht es andersherum. Es wird heller, immer heller und heller. Also, erst der Abend, dann der Morgen. Das ist doch heute noch die jüdische Sicht. Juden feiern den Tagesbeginn immer noch um 18 Uhr. Entsprechend endet um 18 Uhr auch die Arbeit, weil dann bereits der neue Tag beginnt. Verstanden? Das ist also die 11. Stunde. Er ging zum Markt, fand weitere Arbeiter und fragte sie, warum habt ihr den ganzen Tag nichtstätig herumgestanden? Weil uns niemand angeheuert hat. Dann geht auch ihr. Und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Weiter. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Das ist immer Gottes System. Womit fängt er an? Mit den Letzten und kommt dann zu den Ersten. Das System des Menschen fängt mit den Ersten an und geht dann zu den Letzten, richtig? Die Hauptpersonen in den Gleichnissen von Jesus sind immer die Letzten. Die Verlorenen. Nicht die Gefundenen, nicht die Mächtigen, sondern die Letzten. Die Verlorenen, die Letzten, die Geringsten. Das sind die Helden in der Bibel. Amen. Gottes Wege sind anders als menschliche Wege. Der Mensch verherrlicht die Starken, die Mächtigen, die Superhelden. Wakanda in Black Panther. Starke Helden und Heldinnen. Eiserne Helden und biegsame Helden. Helden, die sich winzig klein machen können. Und Helden, die Spinnenfäden schießen können. Es gibt alle möglichen Helden, aber sie alle müssen mächtig sein. Sie müssen etwas Starkes haben, richtig? Gott dagegen sagt, wenn ihr meine Kraft erleben wollt, müsst ihr eure Schwäche zeigen. Ihr müsst zulassen, das zu sein, was ihr seid. Nicht durch eure Stärke zeigt sich meine Kraft. Sie fließt nicht durch eure Stärke. Im Gegenteil, eure Stärke behindert meine Kraft. Wenn ihr schwach seid, dann seid ihr stark. Denn es kommt auf meine Kraft an, die durch euch fließt. Can I have a good amen? Gnade wird von unserer Schwäche angezogen, stimmt's? Eines Tages wird doch diese Aussage ihre Runden machen. Die Aussage, Gnade ist ansteckend, wird immer ansteckender. Aber die nächste wird sein, Gnade wird von Schwäche angezogen. Scheuen Sie sich nicht, in der Gegenwart Gottes echt zu sein. Er liebt Sie. Und wissen Sie was? Er freut sich darüber, dass Sie bereit sind, Ihre Schwäche zu zeigen, weil er dadurch seine Kraft zeigen kann. Seine Macht, seine Wunder. Das hat mit Wundern zu tun, denn das Wort für Kraft in dem Vers ist das Wort Dynamit, was auch für Wunder benutzt wird. Dynamis im Griechischen. Zurück zum Gleichnis. Es kamen die zuerst, die als Letztes gekommen waren, von den Letzten zu den Ersten. Das soll dieses Gleichnis verdeutlichen. Wer von Ihnen hat es schon mal erlebt? Vielleicht in der Schule, dass Sie als Letztes aufgerufen wurden. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Zum Beispiel bei Sportspielen, wo man in zwei Teams aufgeteilt wird und die besten Spieler zuerst ausgesucht werden. Wie fühlt sich jemand, der da als Vorletztes oder sogar ganz als Letztes ausgesucht wird? Oder vielleicht gibt es einen Geburtstag, zu dem ein Kind eingeladen wird. Aber dann findet es später heraus, dass es auf der Einladungsliste ganz unten gestanden hat und die Einladung als Letztes bekommen hat. Wie fühlt es sich da? Das ist kein gutes Gefühl, oder? Nun, genau für solche Menschen ist dieses Gleichnis. Es ist für alle gedacht, die sich schon mal ähnlich gefühlt haben, wie sie zu Gewinnern werden können. Mehr noch, wie sie die Fülle des Segens bekommen können. Okay, weiter geht's. Und es kamen die, welche um die 11. Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Er fing mit den Letzten an, die nur eine einzige Stunde gearbeitet hatten. Er fing mit denen an und gab ihnen einen vollen Tageslohn. Das könnte man doch als hundertfachen Segen bezeichnen, oder? Sie bekamen den vollen Segen, richtig? Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie, jeder einen Denar. Sie hatten angenommen, dass sie mehr bekommen würden. Warum? Weil sie den ganzen Tag gearbeitet hatten, richtig? Aber hatten sie sich auf einen Denar geeinigt? Ja. Trotzdem erwarteten sie mehr, bekamen aber nur das Vereinbarte. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn. Wissen Sie, warum wir so viel murren, liebe Singapurer? Wissen Sie, warum wir gerne murren? Kennen Sie den Grund? Vielleicht denken Sie, das ist nicht so schlimm. Ach, ein bisschen murren ist doch nicht so wild. Aber als die Israeliten im Alten Testament murrten, traf sie viel Schlechtes. Das Schlechte ereignete sich erst, als sie zu murren begannen. 1. Korinther 10, Vers 10 zieht daraus die Lektion: Murrt nicht wie die Israeliten. Und das Wort für murren ist in dem Vers das gleiche griechische Wort wie hier in Matthäus 20. Dasselbe Wort. Murrt auch nicht wie die Israeliten murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Murren bringt Verderben. Laut 1. Korinther, einer neutestamentlichen Bibelstelle, Vers 10. Was ist also der Grund für unser Murren? Das verrate ich gerne. Nämlich, uns mit anderen zu vergleichen. Uns mit anderen zu vergleichen. Hätten die Arbeiter die Güte des Herrn gesehen? Wow, dieser Gutsherr ist ein sehr freundlicher und großzügiger Mann. Hätten sie ihr Augenmerk auf Jesus gerichtet, dann wären sie nicht neidisch gewesen. Dann hätten sie nicht gemurrt. Tendenziell beneiden wir nicht Menschen, die überhaupt nicht in unseren Bereich fallen. Ein Mädchen ist gewöhnlich nicht auf einen anderen Jungen eifersüchtig. Ein Mädchen ist eifersüchtig auf? Ah, Sie wollen mir nicht beim Predigen helfen? Sie wollen mir nicht helfen? Okay, ein Junge beneidet einen anderen Jungen. Ein Arzt beneidet meist nicht einen Pastor. Ein Pastor beneidet gewöhnlich einen anderen Pastor. Jeder beneidet andere in seinem Bereich, stimmt's? Das gilt auch für Altersgruppen. Je näher uns etwas trifft, desto stärker der Neid. Das ist eine Neigung, natürlich nicht bei Ihnen. Die Mitglieder der New Creation Church sind nie neidisch, oder? Es betrifft auch Altersgruppen. Meist ist ein junger Mensch nicht auf einen Urgroßvater neidisch. Er ist eher auf eine Person innerhalb seiner eigenen Gruppe neidisch, besonders auf solche, die ähnliche Interessen verfolgen wie er, stimmt's? Das müssen wir uns bewusst machen. Mir selbst hat das niemand beigebracht. Ich habe es vor Jahren vom Herrn gelernt. Er hat mich in dem Bereich sensibilisiert. Neid schaut immer auf die horizontale Ebene, nicht vertikal zum Herrn. Er sieht immer den guten Herrn. Er sagt nicht, für den arbeite ich gerne wieder. Er hat ein freundliches Herz. Statt ihr Augenmerk darauf zu richten, wie gut der Landbesitzer war, verglichen sich die Arbeiter in dem Gleichnis untereinander. Das macht nie glücklich. Wissen Sie, warum nicht? Weil es unsere Gier weckt. Selbst wenn wir eigentlich genug haben, will unsere Gier immer das Allerneueste haben. Den neuesten Fernseher, das neueste Haus. Immer das Neueste. Das Neueste. Dann würden wir angeblich glücklich sein. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie könnten in eine Zeitmaschine treten. Angenommen, wir schicken Sie zurück ins goldene Zeitalter Israels, als Salomo König war. Die Zeitmaschine bringt Sie direkt in den Palast von König Salomo. Sie sehen den König, Sie sehen seinen Thron aus Elfenbein. Sie sehen all die goldenen Gefäße, alles ist aus Gold und Sie sind stark beeindruckt. Wow, so viel Gold. Salomo ist mit Schmuck behängt und Sie machen große Augen. Nachdem Sie herzliche Grüße mit Salomo ausgetauscht haben und Salomo herausgefunden hat, wer Sie sind und dass es eine Zeitmaschine gibt, sagt er, oh, ich würde gern mal in die Zukunft reisen. Er tritt mit Ihnen in die Zeitmaschine, er kommt in unsere Zeit und schaut sich hier um. Da er aus Israel kommt, sagt er als erstes, warum ist es so angenehm kühl hier? Draußen scheint doch die Sonne. Wir nennen das eine Klimaanlage. Gott segne den Erfinder von Klimaanlagen. Und alle Leute sagen Amen. Wir setzen sie als gegeben voraus, aber stellen Sie sich vor, draußen ist es brütend heiß und dann fällt die Klimaanlage hier im Saal aus. Dann wird jede Dame hier zu einem Heiratsvermittler. Sie wissen schon, wie die Heiratsvermittler früher, die immer einen Fächer in der Hand hatten. Egal. Okay. Auf jeden Fall schaut Salomo sich staunend um und da klingelt es plötzlich. Sie gehen an ihr Handy und Salomo fragt, was ist das denn? Ich spreche gerade mit jemandem. Dieses Ding spricht zu dir? Nein, ich spreche mit jemandem, der weit weg ist. Du meine Güte, ja, es ist sogar jemand aus deinem Land, aus Israel. Ich habe einen Freund namens Schmolek. Echt jetzt? Und Salomo war der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Vom Alten Testament bis zu unserer Zeit. Mit Ausnahme von Jesus natürlich. Aber er sagt, ihr habt einen erstaunlichen Wohlstand. Wohlstand ist relativ. Dann schaut er sich ihr Bett an. Er fasst ihr Bett an und sagt, so eins muss ich mir auch holen. Dann schaut er zum Fernseher und sieht eine ganze Gruppe Männer, die einem einzigen Ball hinterherläuft. Nicht nur das, Tausende und Abertausende Menschen brüllen ihnen zu. Alles wegen eines kleinen Balls. Alle Augen sind auf den Ball fixiert, seine auch. Und er fragt sich, was da los ist. Er fragt, wie schaffst du es, so viele kleine Menschen in einen Kasten zu sperren? Sie erklären, nein, ich schaue mir nur etwas an, was gerade weit weg in einem anderen Land stattfindet. Er ruft aus, das ist ja irre, verrückt, Mann. Das ist unglaublicher Wohlstand. Dann fragt er sie, bist du ein König? Nein, ich lebe in einem Wohnblock. Ich habe ein durchschnittliches Einkommen. Das ist ja sensationell. Wie macht ihr das? Und so geht es immer weiter. Salomo schaut aus dem Fenster. Sie sagen, komm, ich fahre mit dir wohin. Er fragt, wo sind denn deine Pferde? Nein, keine Pferde. Pferdestärke. Das ist ja der Hammer, sagt er. So eins muss ich auch haben. Und wir beklagen uns, weil unser Nachbar einen schärferen Schlitten fährt als wir. Das Herz des Menschen gibt sich nie zufrieden. Bei all unseren Annehmlichkeiten, bei all dem technischen Fortschritt, müssen wir uns klarmachen, dass der Grund für unser Murren in uns selbst zu suchen ist. Klar, es gibt tatsächlich Ungerechtigkeiten auf der Welt, wird es immer geben. Aber unterm Strich kommt es aufs Herz an. Wir müssen uns fragen, wann werde ich glücklich sein? Wann höre ich auf, meine Frau mit der Frau eines anderen zu vergleichen? Wann höre ich auf, meinen Mann mit dem attraktiven Kerl aus der Soap zu vergleichen? Wann höre ich mit diesen ganzen Vergleichen auf? Hä? Wann höre ich auf, mich mit jemandem im Fernsehen zu vergleichen? Das verursacht unsere Unzufriedenheit. Gut, eigentlich hatte ich nicht geplant, so sehr darauf herumzureiten. Aber das mit dem Murren ist etwas, was Gott mir klargemacht hat. Und ich habe dieses Gleichnis jahrelang gelesen, ohne diesen Aspekt darin zu sehen. Aber dies ist keine Predigt übers Murren, okay? Schreiben Sie mir keinen Beschwerdebrief. Vielleicht ist Ihnen gar nicht bewusst, was für eine gute Gemeinde das hier ist. Viele Christen anderswo wären gerne in dieser Gemeinde. Amen. Gott sei die Ehre. Neid erzeugt Murren. Sich mit anderen zu vergleichen, erzeugt Unzufriedenheit. Eines der besten Gegenmittel dafür sind die 5 Bibelstellen, in denen Johannes die Formulierung benutzt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes wusste sich vom Herrn geliebt. Jesus liebte alle 12 Jünger, aber Johannes glaubte ganz besonders an diese Liebe. Er lebte und sonnte sich in ihr. Die letzte Stelle ist in dem Vers: Petrus sah den Jünger folgen, den Jesus liebte. Und Petrus fragte Jesus: Herr, was wird aus ihm werden? Petrus erkundigte sich nach dem zukünftigen Dienst von Johannes. Seine Augen waren nicht auf Jesus gerichtet. Johannes dagegen, der in der Liebe des Herrn lebte, folgte Jesus. Seine Augen waren auf Jesus gerichtet. Das war auch das Geheimnis von Kaleb. Von Kaleb heißt es, dass er dem Herrn völlig nachgefolgt war. Man kann dem Herrn nur nachfolgen, indem man sein Augenmerk auf ihn richtet, nicht auf andere Menschen. Nicht indem wir davon besessen sind, wie andere auf unsere Beiträge in den sozialen Medien reagieren. Nicht indem wir auf die Likes anderer aus sind. Soziale Medien können eine gute Sache sein. Ich bin nicht ablehnend gegen soziale Medien. Aber man sollte sie dazu nutzen, echte Informationen weiterzugeben oder Kontakte zu pflegen. Nicht um Beifall zu suchen, nicht um Likes zu sammeln. Ach, Pastor Prince, Ihnen sind die Trauben zu sauer. Nein, haben Sie meine sozialen Medien gesehen? Ich habe ganz und gar nichts gegen solche Werkzeuge. Aber wir sollten Werkzeuge benutzen, statt uns von ihnen benutzen zu lassen. Hängen Sie nicht so an Ihrem Smartphone, dass Sie das wirklich Soziale vernachlässigen, Ihren Familien- und Freundeskreis. Wenn alle ständig am Smartphone hängen, lassen wir uns viele Augenblicke entgehen, die nie wiederkehren. Freunde mögen bleiben, aber verpasste Augenblicke bekommt man nicht zurück. In der nächsten Sendung? Warum ist es so, dass einige Christen Gott dankbarer sind als andere? Weil einige immer noch an ihrer Arbeit hängen. Ihr Augenmerk liegt immer noch auf ihrer Leistung. Es liegt nur zum Teil auf Jesus, zum Teil auf sich selbst. Unsere menschliche Natur will uns einreden, was für ein großes Opfer wir doch erbringen und dass wir zu kurz kommen. Auf solche Gedanken müssen wir antworten: Nein, ich vertraue auf seine Güte.